Kundgabe 1561. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.08.1940. Hindernis. Geist wirken. Überheblichkeit oder Unglaube. Der Geist in euch gebietet euch nicht, sondern er überlässt es gänzlich eurem Willen, ob ihr seine Kraft zu spüren verlangt oder sie unbeachtet lassen wollt. Euer Anteil kann sein, hellstes Licht und Wissen, um alles in der Schöpfung, um das Wirken seliger Geistwesen, um den Vorteil der Verbindungen zum Jenseits, um die unendliche Liebe, Weisheit und Allmacht Gottes. Er kann aber auch sein, tiefste Dunkelheit des Geistes. Und ihr dürfet wählen nach Belieben. Es zwingt euch keine Macht, ihr anzugehören, nur streiten jenseitige gute, aber auch böse Wesen um eure Seele, um euren freien Willen, dass er sich ihnen zuwende. So euch also vollste Freiheit eurer Entscheidung gelassen ist, muss euch andererseits Aufklärung zugehen über das Verantwortliche eures Entscheidens. Es muss euch nahegelegt werden, dass ihr selbst euch den Zustand im Jenseits schafft mit eurem Erdenlebenswandel. Und darum vermittelt euch Gott sein Wort, das heißt, er setzt euch durch sein Wort in Kenntnis von der ungeheuren Verantwortung des Menschen und den entsetzlichen Folgen eines verkehrt angewandten Willens. Er kann dies nur tun auf dem Wege über wirklich tiefgläubige Menschen, die sich Gott zum Dienst anbieten und ihren Willen gänzlich dem Willen des Herrn unterstellen. Er gibt ihnen ein reiches Wissen, auf das sie austeilen können jenen, die Gott suchen. Er gibt ihnen die Gabe des Vorausschauens, auf das die Menschen die Wahrheit dessen erkennen, was angekündigt ist. Er lässt sie Einblick nehmen in die Tätigkeit der Geistwesen, um sie anzuspornen zu eifrigster Seelenarbeit. Doch er wird euch niemals zwingen, diese seine Äußerungen anzunehmen, so ihr nicht willig seid, euch von dem Geist selbst belehren zu lassen. Doch an dem Lichtschimmer, der von jedem göttlichen Liebeswirken ausgeht, müsstet ihr erkennen, dass der Geber Gott selbst ist. Es gibt eine Verbindung vom Himmel zur Erde. Selbst wenn es euch Menschen, die ihr blind durch das Erdenleben wandelt, nicht offensichtlich bewiesen werden kann. Denn alles, was vollkommen ist und also in der Liebe steht, will Kraft dieser Liebe dem noch Unvollkommenen helfen. Es ist ja die Liebe das Einzige, was euch erlösen kann. Und daher setzen die Lichtwesen im Jenseits das Erlösungswerk fort. Eben weil ihr Menschen auf Erden es versäumt, euch selbst zu erlösen durch die Liebe. Und sie kommen euch weitgehendst entgegen. Sie wissen um euren mangelhaften Geisteszustand und es erbarmet sie, weil sie euch nicht leiden lassen möchten, euch aber auch das Leid nicht ersparen können, um eurer selbst willen. So es ihnen gelungen ist, das Wirken des göttlichen Geistes im Menschen euch verständlich zu machen und eure Ohren und Herzen zu öffnen den Wahrheiten von oben, beginnt der Geist aus Gott in euch selbst zu wirken. Und er lässt keinen aus, der sich nicht selbst dem Wirken entzieht durch Ungläubigkeit oder geistige Überheblichkeit. Denn beides sind sichtbare Beweise des Wirkens der Gegenmacht, die gleichfalls alles daran setzt, sich des Willens des Menschen zu bemächtigen, um alles zu zerstören, was Gott aufbaut. Denn alles Vollkommene ringet zwar um die Seelen, zwinget sie aber nicht. Amen.